Ein junger Alchemist torkelt durch Puntea und klopft bei einer Straßenlaterne an. Ich frage mich, ob er sein eigenes Gebräu zu sich genommen hat. Straßenlaterne in Puntea, da brennt noch Licht. Wohnt da jemand? Ich fragte ihn, was er da macht, und er antwortet, er möchte rein. Ich sagte daraufhin, dass niemand zu Hause sei, und er antwortet: Doch da oben brennt noch, brennt noch, brennt noch. Doch da oben brennt noch Licht. Ich ignoriere ihn und büße in meinen Genetikkarren weg. Am nächsten Morgen komme ich durch Zufall wieder an dieser Straßenlaterne vorbei. OMG, Digga! Oben auf der Straßenlaterne, am Brunnen von Prontera, sitzt einer drauf und rasiert sich gerade. What the hell? Seid weiter frei. Nächstes Mal seid ihr nicht mehr dran wegen Landstreicherei, sondern wegen Game Master Vorausschau. Ihr seid reif für die Klappe. Alchemist, der sein Alkohol getrunken hat, die anderen taten dasselbe wie ich, nach dem Rechten sehen, ob es ihm gut geht und ob er noch da sei. Straßenlaterne in Brunnen.